Seid ruhig jetzt. Wir wollen anfangen. 1, 2, 3, 4. Well, ich bin der Generalvertreter von Coca-Cola. Und ich möchte jetzt dieser alten Frühlingsrolle hier einen Deal andrehen. Wie ich das mache, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Hallo, Herr von So Jung zum Zum. Wie ist denn heute? Guten Abend, Mr. Amerika. Will er mich jetzt verarschen oder was? Namen, alter Junge. Beton. Beton habe ich nicht dabei, nee. Schade. Aber ich habe dir was anderes mitgebracht. Eine Cola-Dose. 1 Million wäre zu viel gewesen. Kann ich nicht tragen, bin zu schwach auf der Brust für. Und die will ich dir jetzt andrehen. Grüße dich denn gar nicht. Das ist ein große Ehre für mich. Ein ganz große Ehre heute Abend. Diese schöne Dose. Also, was und lass mich doch mal ausreden. Ich bin auch noch nicht fertig. Es wäre mir so langsam Zeit, dass hier auch mal im Cola rauskommt. Nicht, Cola und nicht immer nur Shop Sui frissen und so eine Scheiße. Warum mache ich das Mikro eigentlich nicht höher? Ist doch Cola viel Lausch, einfacher. Cola also, ich bin schon wieder fertig. Ein großer Ehre für mich. Ein großer Ehre für mich. Große Ehre. Die Ehre wird sich halt doch mal im Mund geben. Nun trink doch jetzt schon mal. Nein, du musst probieren. Meine Güte noch mal, ist das schlimm. Verdammt noch mal, hat der einen Zug am Leibe. Mit dem gehe ich heute an einen saufen. Ja, irgendwie hat das wohl nicht geklappt. Ich glaube, ich hole mal Verstärkung. Dieses Mikro ist wieder höher wie das. Also, ich rufe mal jetzt den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mr. Deville, bitte kommen. Bitte kommen. Mr. Deville, hallo. Da ist er schon. Ganz schön Stimmung bei euch. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin fertig. Ja, halt doch mal ein Babbel, wir sind doch noch nicht fertig hier, Kerl. Verrückter Kerl, aber... Ich habe gehört, Mr. Deville, ja. Heute Abend ist in der Hölle der Teufel los. Stimmt das? Ja, ja, wir haben heute wieder eine kleine Party. Barbara ist auch da. Ehrlich? Ja. Der passt ja auf, dass wir die Nummer da was holen. Also, nun, Was tanzt ihr denn da immer rum? Hör doch mal auf jetzt, Kerl. Komm doch mal hin, Mann. Wir werden ja nie fertig. Und die Leute hören auch noch zu, wie peinlich. Du Froschkönig! Hier, setz mal den Helm auf und jetzt aus der Stimme. Los hier! Ab ins Land des Lichtes, nach Franz Leao oder wie der Kerl heißt, ja, egal. Und nun singen wir wieder unser altbekanntes Lied: Eisgekühlte Coca-Cola! Coca-Cola!